Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht von Bord des Raumschiffs Hawkwind. Musikalischer Reiseleiter ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. This is London Earth. This is London Earth. This is London Earth. This is London Earth. Mothership control in readiness. Sonic assassins cleared for space flight. Countdown starting now. 30. Countdown started. All units prepare for activation. 25. Production androids activated. Now. The tape is rolling. The red orb is glowing. 20. Audience receptor units activated. Now. 15. Music distribution equipment activated. Now. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, all units 3, activated. 2, countdown 1. Terminating. Countdown complete. All units functioning. Movement commencing. We have liftoff. We have music. We have Hawkwind. We'll be right back. Das war der erste längere Ausflug des Raumschiffs Hawkwind in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Die Zeitmaschine war auf das Jahr 1972 eingestellt. Der Countdown fand in London statt, in den Studios der BBC, am 28. September 1972. Und den Kontakt zum Master of the Universe gab es entweder in Liverpool oder im Londoner Stadtteil Brixton im Dezember 1972. Master of the Universe ist laut Kleingedrucktem eine Co-Komposition von Hawkwind-Gründer, Gitarrist und Sänger Dave Brock und dem Saxophonisten und Flötisten Nick Turner, der bei dieser Nummer auch den Gesang übernahm. Der frühere Hawkwind-Bassist Dave Anderson verkündet indes auf seiner Website, dass er selber der Co-Autor von Master of the Universe ist und nicht Dave Brock. Einer der vielen wunden Punkte in den Beziehungen zwischen Dave Brock und ehemaligen Mitmusikern. Der BBC-Countdown, mit dem diese Soundcheck-Folge begann, wurde erst in diesem Jahr veröffentlicht, die Version von Master of the Universe schon 1973 auf dem Vinyl-Doppelalbum Space Ritual. Das erste Live-Album von Hawkwind kam damals, 4 Jahre nach Gründung der Band, auf Platz 9 der britischen Charts. Im Sommer 72 hatten sie überraschenderweise einen Nummer 3-Hit in England gelandet mit Silver Machine. Auch hierzulande war die Nummer damals sehr populär. Gesungen wurde sie übrigens von Lemmy alias Ian Kilmister. Die Band bestand zu dieser Zeit aus Dave Brock, Nick Turner, den beiden Elektronikern Del Detmer und Michael Davis alias Dick Mick, der Rhythmusgruppe von Simon King, Drums und Ian Kilmister alias Lemmy eben und dem späteren Gründer des Trios Motorhead. Mit an Bord am Raumschiff Hawkwind war natürlich auch der Texter und Vokalist Robert Calvert. Die Band hatte zu dieser Zeit schon diverse Besetzungswechsel erlebt, etliche weitere sollten folgen. Hawkwind-Gitarrist und Sänger Dave Brock ist bis heute die einzige Konstante im wirbelnden Hawkwind-Kosmos geblieben. Einen Rechtsstreit um den Namen Hawkwind gewann er gegen Nick Turner Anfang des neuen Jahrtausends. Dessen Band mit anderen Ex-Hawkwind-Mitgliedern heißt seitdem Space Ritual und spielt weiter, unter anderem Hawkwind-Nummern. Dave Brock wiederum zog seine Einwilligung zur Mitarbeit an einem BBC-Dokumentarfilm über Hawkwind zurück, sobald er erfuhr, dass Nick Turner in dem Film auftauchen würde. Folgt man den Aussagen von Filmmacher und Hawkwind-Fan Tim Cummins, halfen auch Treffen mit Anwälten nicht weiter. Die Musik von Hawkwind und Kollegen kann aber trotz dieser Misslichkeiten Freude bereiten und nicht nur denen, die auf Fusion von Hardrock und Elektronik stehen. Long weekends of past mistakes. Das war das Titelstück des Albums Take Me to Your Leader von Hawkwind aus dem Jahr 2005. Das Album erschien eben, wie gesagt, 2005 und wurde von einer Trio-Version der Band eingespielt. Neben Dave Brock an Gitarren, Gesang, Keyboards und Synthesizern war Drummer und Vokalist Richard Chadwick zu hören und der Bassist und Sänger Davy Jones. Der spielte obendrein auch noch Keyboards und Synthesizer. Diverse Gäste erweiterten die Klangpalette bei dieser Platte, zum Beispiel und erstaunlicherweise Lena Lovitch. Einen wunderbaren Song mit und von Arthur Brown gibt's von dieser Platte nachher noch in der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk ab 2.05 Uhr. In dem Titelstück des Albums Take Me to Your Leader waren deutliche Anklänge an House-Musik und andere Fortentwicklungen von elektronischer Tanzmusik zu hören. In der Verbindung von Monotonie, vorwärtspeitschenden Rhythmen und Weltraumklängen der House- und Techno-Varianten der späten 80er Jahre und der 90er Jahre waren wiederum Parallelen zu den Space-Rock-Epen von Hawkwind zu entdecken. Viele Hawkwind-Evergreens wie Brainstorm oder Master of the Universe kommen mit sehr wenigen Akkorden aus, die Riffs werden immer wieder und wieder gespielt und richtig komplett wird der Trance-Zustand, wenn obendrein die Tongeneratoren switchern, eine aufwendige Lightshow blubbert und ein oder zwei Tänzerinnen und ein Pantomime mit auf der Bühne sind. Hawkwind haben sich aber zwischendurch auch auf ruhigere Episoden eingelassen. We took the wrong step years ago. in casting rays across the land. Already nature's calling, take heed of the warning. Should have done before. The way that things are going, the end is about to fall. Als sich 1968-69 die erste Hawkwind-Besetzung etablierte, hatte Gitarrist und Sänger Dave Brock schon Europa als Straßenmusiker durchquert. 1967 war er in Amsterdam gelandet. Dr. Brock's Famous Cure nannte er seine Band damals, seinen Aussagen nach, eine akustisch-psychedelische Flower-Power-Band. Als er nach London zurückgekehrt war, hat ein anderer Straßenmusiker, Don Partridge, gerade einen Überraschungshit mit dem Song Rosie gehabt. Eine Tournee mit Doppeldeckerbus wurde organisiert und Partridge lud Brock und einige andere Straßenmusiker ein, mitzukommen. Es gab sogar ein Album, The Buskers Album. Ein Track davon findet sich inzwischen als Bonustrack auf der Wiederveröffentlichung von Hawkwinds Debütalbum. Dave Brock mit 12-seitiger Gitarre, er coverte damals für das Buskers Album den Willie Dixon Blues Bring It On Home. Auch am Anfang von Dave Brocks musikalischen Aktivitäten stand also der Blues. Ein Kunstlehrer hatte ihn darauf gebracht, als er 15 Jahre alt war, circa 1956 also. Aus Dave Brocks Zeiten als Straßenmusiker schafften es einige Songs auch ins Repertoire von Hawkwind. Das war gerade nach den beiden Instrumentals einer davon, We Took the Wrong Step Years Ago, veröffentlicht 1971 auf dem Hawkwind-Album Nummer 2, In Search of Space. Davor gab es zwei Miniaturen von einem der beiden Elektronikspezialisten der Band, von Del Detmer. Nummer 1 war eine elektronisch verfremdete Klavierimpression vom 72er Album Do Re Mi Fa Sol La Ti Do. One Change heißt der Track. Und danach die Kombination aus Kalimba, Cembalo, Flöten und Synthesizer-Klängern war das Schlussstück vom 74er Album In the Hall of the Mountain Grill. Goat Willow heißt es. Das sind eben Arthur Brown und Jimi Hendrix, die frühen Pink Floyd, eine der Hauptinspirationsquellen von Dave Brocks Wandel zum Weltraumrocker waren, wird nicht überraschen. Hawkins erfolgreichste Phase, die Jahre 72 bis 75 etwa, fiel in eine Zeit, in der sich Pink Floyd selber auf LPs eher in Richtung kürzerer Songstrukturen entwickelten. Mir kam es immer so vor, als ob Bands wie Hawkwind und Nectar damals von Pink Floyd die Fackel mit den langen atmosphärischen Tracks übernahmen und weitertrugen. Schon auf dem ersten Hawkwind-Album von 1970 gab es zum Beispiel dieses psychedelische Glanzstück. Thank you. is Earth going. This is Earth going. This is Earth going. This is Earth going. This is Earth going. Earth going. Ian Kilminster alias Lemmy war in den Jahren 1971 bis 75 hauptamtlicher Bassist von Hawkwind. Von ihm ist das Bonmot überliefert: Die Leute haben die Vorstellung, dass Hawkwind so eine Art von Hippie-Frieden-Liebe-Band war. Das war Hawkwind aber nie. Wir suchten nicht nach etwas Friedlichem, wir waren auf der Suche nach etwas Schrecklichem. Bei uns war das Raumschiff immer kaputt. Soweit Lemmys Einschätzung zur Band Hawkwind anno 1999 in einem sehr informativen Artikel von Mick Wall, veröffentlicht in der Musikzeitschrift Mojo. Dave Brock wird in demselben Artikel mit den Worten zitiert: Die Idee hinter der Band Hawkwind war, einen LSD-Trip für die Ohren zu kreieren. Die Lieblingsdroge von Lemmy und Elektroniker Dick Mick war hingegen Speed, und somit gab es in der Band zwei verschiedene Drogencamps, was die Gruppendynamik komplizierte. Um die britische Space-Rock-Band Hawkwind geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Die Klangreisen der letzten 12 Minuten kamen aus den Jahren 1970 und 72. Los ging's mit dem Track The Reason Is von Hawkwinds Debütalbum, und danach gab es den Track Paranoia im Original, auch vom Debütalbum. Zu hören war gerade aber eine Live-Version, die im September 1972 für die BBC eingespielt wurde und gerade erst dieses Jahr auf CD zugänglich wurde. Das letzte Stück kam ebenfalls von diesem BBC-Gig, Earth Calling heißt es. Ab 1974 tauchte der klassisch geschulte Keyboarder und Geiger Simon House immer mal wieder an Bord des Raumschiffes Hawkwind auf. Hier ist eine besonders ekstatische Live-Version eines Songs mit Simon House als Solist an der Geige. Der Song heißt You'd Better Believe It. Wir sind in Chicago gelandet, es ist der 21. März 1974. Thank you.